Die Reise nach Braunschweig von Ten Half. Musik Henrik Albrecht. Regie Frank-Erich Hübner. Vierter und letzter Teil. Teatro di Milano. Warum hast du uns gerufen? Paul hat jemanden gesehen, der vielleicht aus Braunschweig kommt und ihn kennt. Wie sieht der Mann überhaupt aus? Keine Ahnung. Das muss Paul wissen. Hey, wo ist denn Paul? Da vorne läuft er. Los, hinterher! Zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges, im August des Jahres 1618, gelang den Bettelkindern Maria, Paul, Georg und Philipp die Flucht aus einer langen Gefangenschaft. Südlich von Heidelberg hatte sie Kustos, der Gerber, bei Wasser und Brot als Arbeitssklaven gehalten. Nun waren die Kinder unterwegs nach Braunschweig. Dort lebten Pauls Eltern. Inzwischen war es September und die vier hatten in den zurückliegenden Wochen viele Gefahren gemeinsam überstanden. Mit Hilfe der Schiffersleute Mathilde, Rabba und Rufus sind sie bis Köln gekommen. Und dort, hofft Paul, dort würden sie vielleicht jemanden treffen, der sie weiter mitnehme, vielleicht sogar bis nach Hause. Tatsächlich entdeckt er im Gewimmel der Menschen einen Kaufmann aus seiner Heimatstadt. Wer von den beiden da vorne ist es? Der Dürre oder der Stämmige mit dem großen weißen Kragen? Der Stämmige. Bleib stehen, mein Herr! Warum sollte ich das tun? Scher dich weg! Wahrscheinlich bist du ein abgerichteter Taschendieb. Drehen Sie sich mal um, Herr Doll. Da hinten, da wartet schon der Rest der Bande. Lassen Sie mich los! Das ist Quatsch! Das sind meine Freunde! Du, ich geb dir gleich Quatsch! Ihr Begleiter hat Sie gerade mit Herrn Doll angesprochen. Sind Sie Hein Doll? Handelsvertreter der Firma Wasmus aus Braunschweig? Ja, der bin ich. Er beobachtet Sie wahrscheinlich schon länger. Und hat sich Ihren Namen in Ihrem Gasthaus besorgt. Verschwinde, du Ratte! Warum sollte er mich beobachtet haben? Lassen Sie doch mal den Jungen los, Herr Süchteln. Wie Sie wünschen. Sag mir deinen Namen. Ich bin Paul Koch, der Sohn von Hans Koch. Das ist unmöglich. Der wird seit Monaten vermisst. Er ist leider wahrscheinlich irgendwo umgekommen. In der Diele unseres Hauses hängt das Modell einer Kogge. Das Schiffsmodell hat mein Vater eigenhändig gebaut. Er zeigt es jedem, der ins Haus kommt. Wer weiter? Der Junge ist ein Betrüger. Nein, es stimmt, was er sagt. Ach, Herr Doll. Jetzt erkenne ich ihn auch endlich. Ich habe ihn nicht oft gesehen. Aber er hat dieselben hohen Wangenknochen wie sein Vater und den breiten, schmalen Mund seiner Mutter. Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? Unterhalb von Heidelberg wurde unsere Kutsche überfallen. Die Räuber haben mich mitgenommen und an einen Gerber verkauft. Aber meine Freunde und ich, wir konnten fliehen. Meine Freunde stehen da hinten. Was wird das für einen Jubel geben bei euch zu Hause? Ich fahre in 2 Tagen zurück nach Braunschweig. Es gibt für mich keine größere Freude, als dich gesund und munter wieder zu deinen Eltern zu bringen. Aber Georg, Maria und Philipp müssen auch mitkommen. Das ist doch wohl nicht wahr. Kommt her! Diese vielen Kinder. Dafür ist die Kutsche viel zu klein. Unsinn. Ich habe die Kutsche gemietet. Die Kinder fahren mit. Wow, wir fahren mit einer richtigen Kutsche. Naja, nicht schlecht, Herr Specht. Aber? Wieso aber? Irgendwas hast du. Das sehe ich dir an. Dieser Kerl, dieser Süchteln, gefällt mir nicht. Er hatte nur Angst, dass wir Taschendiebe sind. Er ist bestimmt harmlos. Schleppt dein Hein Doll zufälligerweise auch irgendwelche Wertsachen mit sich herum? Ja, er muss, wenn er hier ist, das Geld der Kunden einsammeln. Dann wird die Fahrt vielleicht noch richtig spannend. 2 Tage später ging es los. Die Kutsche stand pünktlich am Heumarkt. Paul, Maria, Georg und Philipp verabschiedeten sich herzlich von Rufus, Mathilde und Rabba. Dann stiegen sie ein. Georg musste aus Platzmangel zum Kutscher oben auf den Kutschbock. Es ist schon bald dunkel. Warum machen Sie das Fenster auf? Um den Kutscher anzutreiben. Hey, schneller! Die Wege sind aufgeweicht. Pferde tun, was sie können. Ich weiß nicht, was diese Eile soll. Morgen früh werden wir in Münster sein. Wir sind genau in der Zeit. Aber wir werden das Gasthaus verfehlen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an den Kindern. Die sind nicht halb so ungeduldig wie Sie. Diese Bettelkinder sind froh, dass sie die Strecke nicht laufen müssen. Das sind wir wohl alle. Außerdem ist dieser hier kein Bettelkind. Ich weiß. Warum steuert der Kutscher so einen abgelegenen Gasthof an? Keine Ahnung. Wieso der Kutscher, Maria? Glaubst du, der ist auch nicht in Ordnung? Die Idee hatte doch dieser Piet Süchteln, oder wie er heißt. Was gibt es da zu flüstern? Nichts Wichtiges, euer Gnaden. Das dürfte der Gasthof sein, von dem Sie gesprochen haben. Wenn er so gut ist, wie Sie sagen, hat sich der Umweg ja gelohnt. Er ist so gut. Bleibt ihr wohl stehen! Was für ein Wunder! Gäste zu dieser Stunde, zu dieser Jahreszeit. Hey, mein Name ist Georg Melcher, ich bin der Wirt. Folgt mir. Ich bin Hein Doll, Handelsvertreter aus Braunschweig. Ah, sehr wohl. Darf ich euch helfen? Finger weg. Diese kleine Kiste trage ich selbst. Ja. Hier in die Gaststube, bitte. Die Schlafräume sind oben. So, rein in die gute Stube. Habt ihr auch ein Zimmer für die Kinder, Herr Melcher? Zimmer? Für die Kinder? Die können doch in der Scheune schlafen. Wenn Sie wünschen, gebe ich Ihnen ein paar Decken dazu. Aber dann setzt euch. Ja. Danke. Was hast du, Maria? Der Wirt tat doch eben so, als habe er nicht mit Gästen gerechnet. Aber fällt euch nichts auf? Doch, das Feuer brennt und es riecht nach Essen. Das passt mit dem, was der Wirt eben gesagt hat, nicht zusammen. Die Sache gefällt mir noch weniger als in Köln. Vielleicht sind andere Gäste, die der Wirt erwartet hatte, nicht gekommen. Ja. Vorneweg, westfälischer Schinken, mein Herr. Mmh. Er wird nur tüchtig ab. Ausgezeichnet, den mag ich sehr. Wie wäre es, wenn wir nach dem Essen ein Spielchen machen würden? Warum nicht? Ja. Das darf ich zu trinken bringen. Trotz des Umweges war Hein Dorl nun froh, bei dem miesen Wetter und so knapp vor der Dunkelheit noch ein Quartier gefunden zu haben. Paul, Maria, Philipp und Georg mussten nach dem Essen in die Scheune umziehen. Sie versuchten zu schlafen. Der Wirt, der Kutscher Jan Lips, Piet und Hein dagegen spielten Karten. Warum stehst du auf, Georg? Ich will mich umsehen. Bist du immer noch misstrauisch? Als der Kutscher in die Gaststube trat, sah es so aus, als wollte er dem Wirt mit seinem Blick etwas mitteilen. Danach hat der Wirt ihm und Piet zugezwinkert. Meinst du etwa, die drei stecken unter einer Decke? Jan Lips war doch bisher sehr freundlich. Vielleicht irre ich mich bei dem Kutscher, aber das Zwinkern habe ich genau gesehen. Warum steht ihr auf? Wollt ihr etwas spionieren? Ich komme mit. In der Gaststube brennt immer noch Licht. Wir schleichen rüber, aber am Fenster den Kopf runter. Wo ist Hein Dorl? Er sitzt nicht mehr bei den anderen am Tisch. Was tust du da, Paul? Psst. Ich stoße das Fenster etwas auf. Es ist nur angelehnt. So. Das hätten wir. Hey, das hat sich aber gelohnt. Wir können aus der Sache noch mehr Geld rausholen. Ah. Und wie, du Schlaumeier? Der Vater des Jungen, der Paul heißt, ist in Braunschweig ein stinkreicher Kaufmann. Paul ist sein einziges Kind. Und du weißt ja eine Menge. Ja. Hein Dorl hat geplaudert. Zuerst in Köln und dann noch einmal, ehe ihn unser Freund Jan Lips ins Jenseits befördert hat. Und was machen wir mit den anderen Kindern? Dasselbe wie mit Hein Dorl. Wer kümmert sich schon um Bettelkinder? Ich dachte, der Kutscher sei nett. Und dabei ist er der Schlimmste von allen. Piet, sieh nach, was die Blagen anstellen. Am besten fessle ich sie zuerst einmal. Man kann nie wissen. Und wo soll ich Hein Dorl verscharren? Hinter dem Stall bei der Buche. Da wird ihn niemand suchen. Los, wir müssen verschwinden. Wohin? Darüber zum Wald. Ja, da können wir uns am besten verstecken. Los! Sie sind ausgeflogen. Was? Was? Oh Mann, Postmahlzeit. Die sind bestimmt verschwunden, weil sie was mitbekommen haben. Wenn die es bis Münster schaffen, dann können wir uns den Strick für unsere Hälse schon aussuchen. Sie sind wahrscheinlich zum Wald. Los, Jan, komm. Komm ja schon. Verdammte Brut. Ich hole nur noch schnell mein Messer und meine Pistole. Beeil dich. Und jetzt? Wohin? In die Richtung. Da ist Osten. Da muss auch Münster sein. Oder wenigstens die Straße, die dahin führt. Wenn sie uns finden, kämpfen wir. Aber sie haben Pistolen und Messer. Mir egal, dann beiß und kratz ich. Die finden uns nicht, Philipp. Hier ist tiefstes Dickicht. Da müssen die tagelang suchen. Den Rest der Nacht hatten sie große Angst und achteten auf das kleinste Geräusch. Aber auch diesmal hatten sie Glück. Am frühen Morgen stießen sie auf einen breiten Fahrweg. Und sie hofften, dass dies der Weg nach Münster war, von dem Paul gesprochen hatte. Lass mich doch losrennen! Bleib hier! Nicht auf dem Weg! Georg hat recht! Jan und Piet könnten irgendwo in einem Hinterhalt auf uns warten. Sie geben die Suche nach uns bestimmt nicht auf. Wir sind wichtige Zeugen. Aber wir haben doch gar nicht gesehen, wie sie Herrn Doll getötet haben. Trotzdem wissen wir genug, um sie an den Galgen zu bringen. Ein Hund? Du merkst aber auch alles. Mensch, das ist doch der kleine süße Hund von der Schauspieltruppe. Philipp hat recht. Das ist die Schauspieltruppe. Vielleicht helfen die uns. Sie kennen uns doch überhaupt nicht. Warum sollten sie sich wegen uns in Gefahr begeben? Aber wir brauchen Hilfe. Hey, Philipp, komm zurück. Der ist doch verrückt. Der läuft mitten über die Lichtung. Da kann ihn jeder sehen. Der ist total verrückt. Und wie der das ist. Seht doch, ihr Blindfische. Er hat die Schauspieler immerhin dazu gebracht, anzuhalten. Und jetzt redet er mit der Chefin. Los, wir können ihn da doch nicht alleine lassen. Na gut. Ah, ihr seid wahrscheinlich der Rest der Truppe. Ja, Philipp gehört zu uns. Stimmt es, was euer kleiner Freund hier erzählt, dass ein Wirt und zwei andere Kerle einen Mann namens Dorl wegen seinem Geld umgebracht haben? Ja, das stimmt. Wir sind Zeugen. Die Tat selbst haben wir nicht gesehen. Aber wir haben gehört, wie die Männer über den Mord gesprochen haben. Und das Geld von Herrn Dorl haben sie im Wirtshaus auf den Tisch geschüttet. Zwei von ihnen verfolgen uns. Sie haben Angst, dass wir sie in Münster anzeigen. Heißt das, dass ihr mit uns nach Münster wollt? Ja, ja. Am Ende wollt ihr vielleicht sogar noch länger bei uns bleiben. Könnten Sie nicht beim Aufbauen helfen? Ja. Oder jonglieren lernen, genau, Chef? Genau. Kinder sind beim Publikum sehr beliebt. Ah, dich haben sie wahrscheinlich schon rumgekriegt. Wovon sollen wir sie ernähren? Wir haben ja selbst kaum genug zum Leben. Du hast ein zu weiches Herz, Marco. Frau Schwan! Was ist, Vittore? Wenn auch noch unscharf, so sehe ich doch da hinten zwei Reiter auf uns zukommen. Das könnten die beiden sein. Dann ab in den zweiten Wagen. Marco, bewaffne dich. Versteckt euch schnell hinter den Kostümen. Ja. Oder in den Kisten da. Ja, und was machst du? Verstecken, habe ich gesagt. Ist ja schon gut. Was ich mache? Ich nehme diese hübsche Pistole hier, spanne den Hahn und warte. Ih, hier stinkt's. Das ist Parfüm. Das steckt in den Kleidern da. Da sind sie. Können Sie sie sehen? Ja. Einer von denen sieht aus wie ein abgegessener Hering mit Totenschädel. Das ist Pete. Psst. Ich will hören, was sie reden. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag, was gibt's? Wir suchen nach Bettelkindern. Drei Jungen und ein Mädchen. Sie haben uns bestohlen. Was haben sie euch denn gestohlen? Unsere Geldbörsen. So eine Frechheit. Das solltet ihr unbedingt in Münster auf der Wache melden. Sonst treiben sie dort auch noch ihr Unwesen. Na, das dauert uns zu lange. Aber wenn wir die Diebe gefunden haben, werden wir sie mitnehmen und in Münster abliefern. Da wünsche ich euch zu eurer Suche viel Glück. Was soll das heißen? Dass wir eure Bettelkinder nicht gesehen haben. Und nun lasst uns weiterziehen. Vielleicht haben sich die Kinder, ohne dass ihr es bemerkt habt, in einen von euren beiden Wagen geschlichen. Ich will doch mal nachsehen. Hey, was erlauben Sie sich? Na komm ruhig rein, du Früchtchen. Hey, was soll das? Warum halten Sie mir eine Pistole an die Schläfe? Das Ding kann leicht losgehen. Ich habe von einem Gerede draußen verstanden, dass ihr Diebe sucht. Ja, aber das war Zeit. Eben sah es so aus, als hätte es keine Zeit. Komm, ich zeig dir den Wagen. Aua! Sind in dieser Ecke Diebe? Nein. Oder in dieser? Nein, auch nicht. Dann untersuchen wir den nächsten Wagen. Das ist nicht nötig. Ja, und ob das nötig ist, du Früchtchen. Vorwärts! Nein, das ist aber wirklich nicht nötig. Puh, das war knapp. Die Nase des Mörders war direkt vor mir. Die Gefahr ist noch nicht vorbei. Paul, wo willst du hin? Ans Fenster. Und lasst euch ja nicht wieder blicken. So, die Pistole brauche ich erstmal nicht mehr. Das hätten wir erledigt. Das war echt spitze, wie sie das gemacht haben. Sagt ruhig Marco, das ist einfacher. Gut, Marco. Aber freut euch nicht zu früh. Die geben nicht auf. Wir werden euch weitersuchen. Bleibt noch etwas im Wagen. Wer weiß, von wo aus die beiden uns beobachten. Ja! Nach einigen Stunden erreichte das Teatro di Milano die Stadt Münster. Dort fuhren sie zum Platz bei der großen Lamberti-Kirche. Vittore und Marco errichteten zusammen mit Paul, Georg und Philipp die Bühne. Maria half Benedetta, einer der beiden Schauspielerinnen, die Kostüme auszubessern. Natürlich tauchten auch schon erste Neugierige. Gib mir die Latte da hinten, Benedetta. Fang, Vittore! Hallo, Mädchen. Du hast ja einen Gang, da bleibt einem das Herz stehen. Aber kannst du den Rock nicht noch ein bisschen höher heben? Wann hast du heute Zeit für mich? Lass den Unsinn mit der Rockhocheberei, Benedetta. Kümmere dich lieber um das Essen. Was gibt dir für ein Stück? Der betrogene Betrüger. Ist das lustig? Klingt der Titel traurig, mein Herr? Wenn man der Betrogene ist, schon. Marco, komm mal her. Was gibt's, Frau Schwan? Bring die Pferde zum Mietstall. Gut. Ich nehme die Jungen mit. Komm hier rüber, Philipp. Komme schon. Aber pass auf. Hier. Ich habe die Pistole schon unter dem Wams. Darf ich Sie mal etwas fragen, Frau Schwan? Fragt Paul. Ich wüsste zu gerne, warum Sie inzwischen so sicher sind, dass wir Ihnen nichts Falsches erzählt haben. Weil ich noch selten in meinem Leben so böse und kalte Augen gesehen habe, wie bei dem Mann, der unsere Wagen entern wollte. Danke für die Auskunft. Keine Ursache. So, nun macht mal, dass ihr Land gewinnt. Kommt. Philipp, du nimmst Deolus. Ruhig. Frau Schwan meint, dass Pegasus heute Abend in der Vorstellung ist. Stimmt. Der wird durch einen brennenden Reifen springen und auf den Hinterpfoten gehen. Pegasus ist schlau. Jetzt nach rechts. Ihr wisst, dass ihr schön die Augen aufhalten müsst. Klar. Was machen wir, wenn wir die Typen sehen? Am besten wäre es, wir könnten sie der Stadtwache übergeben. Das wäre toll. Dann bräuchten wir endlich keine Angst mehr zu haben. Aber so einfach werden sie sich von uns nicht fangen lassen. Das Wichtigste ist, wir brauchen Beweise für ihre Verbrechen. Wir haben gehört, wo sie einen Doll verscharren wollten. Das ist gut. Das dürfte schon für den Galgen genügen. Ihr wartet mal. Da steht's. Mietsstall Hüvelmeier. Ja. Da müssen wir rein. Ja, was wollt ihr hier? Was sind das hier für Knochengerüste? Gibt es jetzt schon Gespensterpferde? Herr Hüvelmeier, nehme ich an. Richtig. Außerdem bin ich Katholik und trotzdem Feind aller Jesuiten, die seit neuestem in der Stadt Hetzreden gegen die Protestanten halten. Ja, wollen Sie sonst noch was wissen? Mein Name ist Marco Panucci. Ich bin Mitglied des Theaters di Milano und die Gespensterpferde hier sind Notus, Zephyr, Aeolus und Apate. Allesamt von edelster Abstammung. Aber die können heißen, wie die wollen. Ich stelle nicht unter. Mit welcher Begründung? Weil Theaterleute selten zu zahlen pflegen. Marco, du am Hof. Ja, gleich, Philipp. Hier, 3 Gulden. Reicht das fürs Erste? Marco. 3 Gulden, einfach so, oder? Danke. Nun ja, dann gebt sie mal her, euer edlen Rösser. Ich werde sie schon wieder auf Glanz bringen. Vergesst den Hafer nicht, guter Mann. Ja, wie sollte ich das bei Pferden, die Nolus oder Zehnmann heißen, vergessen können? Da geht er hin mit unserem letzten Geld. Wenn wir in Münster nichts einnehmen, sind wir pleite. Ich habe sie gesehen, Marco. Wen? Ich habe Piet und Jan gesehen. Verdammt, wo? Sie haben eben zum Hoftor reingeguckt, als wir mit diesem Hüvelmeier geredet haben. Sie werden uns folgen. Ich hab's. Hier um die Ecke ist eine kleine Sackgasse. Wir werden uns dort verstecken und auf sie warten. Ja, und dann? Dann brauchen wir Glück und Mut. Folgen Sie uns? Dreh dich auf gar keinen Fall um. Ich bin mir sicher, dass sie uns folgen. Geht ein wenig schneller. Wir brauchen einen kleinen Vorsprung. Da ist die Gasse, die ich meine. Jetzt lauf! Und wo sollen wir uns in dieser Sackgasse verstecken? Gute Frage. Du und Paul in den Torbogen da drüben. Georg auf die andere Seite. Und ich kletter auf dieses Vordach da. Lass mich los! Da haben wir ja eine von den Ratten. Pack dir den anderen, da ist noch einer. Hier ist ganz schön wild. Meine auch. Loslassen, hab ich gesagt! Als Maul! Irgendwo muss noch der Schauspieler sein. Der dritte Junge fehlt auch noch. Vielleicht hat er den Kindern gesagt, sie sollen sich hier verstecken. Und ist dann vor Angst abgehauen. So, mein Lieber, jetzt hab ich dich aber. Wer hier was hat, das sehe ich aber ganz anders. Messer fallen lassen und Hände hoch, meine Herren. Hebt das Messer auf, Philipp. Hab schon. So, und ihr beiden Galgenköpfe, dreht euch mit dem Gesicht zur Wand, aber ein bisschen plötzlich. Das ist ja schon gut. Hören Sie, wir haben Geld. Ja. Wir machen halbe halbe. Ja. Und Sie lassen uns gehen. Hä? Halt's Maul. Euer Geld stinkt genau wie ihr selbst. Na. Ein bisschen weit, Georg, ja? Paul, nehmt den beiden Gürtel und Schnürriemen ab. Mit den Schnürriemen fesselt ihr ihnen die Hände. Die Gürtel legt ihr ihnen um den Hals. Danach führen wir sie zur Stadtwache. Das werdet ihr noch bitter bereuen. Im Gegenteil. Ihr werdet von nun an einiges zu bereuen haben. Ich soll der Teufel holen. Dafür bin ich noch zu jung. Los, vorwärts! Nachdem die Polizisten später den toten Heimdall fanden, legte sich die Aufregung, denn ganz geglaubt hatten sie den Kindern ihre Geschichte zunächst nicht. Als den Schulden Jan und Piet der Prozess gemacht wurde, waren die Freunde mit dem Teatro di Milano schon wieder unterwegs. Sie genossen ihre Reise mit der Theatertruppe in diesen Wochen sehr. Als sie den Teutoburger Wald und das Wesergebirge durchquerten, entschloss sich die Chefin des Theaters, nach Sachsen weiterzuziehen. Wenn wir irgendwo sicher sind, dann in Sachsen. Der Kurfürst von Sachsen macht diesen blödsinnigen Krieg nicht mit. Sachsen war aber für Paul, Maria, Georg und Philipp die falsche Richtung. Deswegen trennten sie sich schweren Herzens von den Theaterleuten, um das letzte Stück allein nach Braunschweig zu wandern. Im August waren sie losgezogen. Inzwischen war es November. Der November war in diesem Jahr sehr hart. Der Boden fror und es schneite. Ich kann nicht mehr. Seit 3 Tagen haben wir so gut wie nichts gegessen. Und dann dieser verdammte Schnee. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hinlaufe. Und ich friere. Wir auch, Philipp. Wir frieren alle. Meinst du, dass der Weg stimmt, Paul? Keine Ahnung. Vielleicht weiß ich mehr, wenn das Schneetreiben endlich vorüber ist. Dann ist es bestimmt noch schlimmer. Dann sind alle Spuren zugeweht. Braunschweig kann nicht mehr weit weg sein. Ich sehe nur Schnee und sonst nichts. Hey, was ist denn das? Ist das nicht eine Mauer? Ein Tor? Oder ist das Graue da eine Geisterstadt? Nach 4 Monaten bin ich wieder zu Hause. Ja! Ja! Komm tanzen! Ja! Lass mich los! Er ist verrückt! Ja! Ja! Geschafft! Wir sind da! So schnell sie konnten, rannten sie durch den Schnee auf die Stadt zu. Und völlig aus der Puste erreichten sie das Tor. Halt! Ihr könnt nicht einfach durch das Tor spazieren! Matthias Imgard! Woher kennst du mich, Junge? Siehst du denn nicht, wer ich bin? Ich bin Paul. Paul Koog. Aber der ist doch... tatsächlich. Ja. Paul Koog! Hier bin ich. Ich muss sofort deinen Eltern Bescheid sagen. Sind das deine Freunde? Worauf du einen lassen kannst. Philipp, benimm dich. Ihr ruht euch jetzt hier bei uns in der Stube aus. Soldat Cleff, nehmt die Herrschaft mit ins Wachhaus. Behandelt sie gut. Gebt ihnen etwas Warmes zu trinken. Ich laufe schnell zu den Koks. Jawohl, Herr Leutnant. Nun dann mal rein in die gute Stube. Soldat Cleff bemühte sich so gut er konnte, die ausgehungerten, verfrorenen Kinder zu versorgen. Aber innerlich war er fast genauso wie Paul und seine Freunde gespannt, wie die Sache weitergehen würde. Mama! Mein Junge, dass ich dich wieder habe! Lass mich aber auch mal ran, Christiane. Das fällt mir schwer. Ach, lass dich drücken, mein Sohn. Oh, Papa. Es ist ein Wunder, dass wir dich wieder haben. Ja. Ich danke Gottes unerforschlichem Ratschluss. Dünn bist du geworden wie ein Strich. Und groß bist du geworden, mein Junge. Ja. Nun stell uns doch mal deine Begleiter genau. vor. Genau. Das ist Maria. Das ist Georg und das ist Philipp. Aha. Das sind meine Freunde. Wir haben so viel durchgestanden und zusammen erlebt. Ohne sie hätte ich es nie geschafft. Papa, sie sind Waisen. Und haben kein Zuhause. Davon gibt es viele. Ich habe ihnen versprochen, dass sie... Du hast mich nicht ausreden lassen, mein Junge. Ich wollte sagen, davon gibt es viele, aber diese drei gehören von nun an nicht mehr dazu. Sie haben jetzt ein Zuhause. Sie dürfen bei uns wohnen, solange sie wollen. Herzlich willkommen. Nicht schlecht, das wird mir auch gefallen. Ach, das könnte dir so passen, Hermann Cleff. Und ob. Boah, großer Schlitten. Tatsächlich, der junge Herr ist wieder da, aber so dünn. Ja, wie du siehst, Dürre. Trotzdem ganz gesund. Ja. Jetzt kannst du mich als Helfer auf deinem Kutschbock wieder einplanen. Na, das tue ich doch gerne. Aber erst müsst ihr wieder was auf die Rippen kriegen, junger Herr. Kommt, hier sind Decken. Dankeschön. So warm verpackt war ich noch nie. Ja. Habt ihr auch einen Huhn? Natürlich. Ja, mehrere. Der Kleinste heißt Leo. Ist der so süß wie Pegasus? Ja, mindestens. Also dann los. Hüa! Hier endet die abenteuerliche Geschichte von Maria, Philipp, Georg und Paul, die im August 1618 bei Heidelberg begann und 4 Monate später in Braunschweig endete. Eine Reise, die heute mit dem Intercity weniger als 4 Stunden dauert. Die Reise nach Braunschweig von Ten Haaf. Maria Celine Vogt. Paul Max von der Gröben. Georg, Lukas Schreiber. Philipp, Philipp Fuchs. Erzähler, Günther Schoß. Und viele andere. Technische Realisation, Benno Müller vom Hofe und Barbara Göbel. Musik, Henrik Albrecht. Regieassistenz, Sven Töniges. Regie, Frank-Erich Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2005. Dramaturgie und Redaktion Ulla Illerhaus.